Viertens, Anlass zum Krieg. Furis bella, domis seditionis. Auswärtige Kriege, innere Zerwürfnisse. Deliberare de bello inferendo. Beraten, ob Krieg geführt wird. Über einen Krieg beraten. Bellum moliri. Einen Krieg vorbereiten. Nulla suspicio belli est. Niemand denkt an Krieg. Bellicum canere. Die Kriegstrompete blasen lassen. Die Kriegstrompete blasen. Zum Krieg blasen. Necessitas belli faciebat, ne. Die drohende Kriegsgefahr ließ es nicht dazu kommen, dass die Notwendigkeit des Krieges machte das nicht eigentlich, oder? Ja. Res repetere. Genugtuung, Ersatz fordern. Dara liqui, causam belli inferenti. Jemanden einen gerechten Vorwand zum Krieg geben. Rem ad arma deducere. Es auf eine Entscheidung durch die Waffen ankommen lassen. Remat arma di duci studere. Eine Entscheidung durch die Waffen herbeiwünschen. Totius belli instrumentum et apparatus belli usus. Der Kriegsbedarf. Usum supplere. Seinen Bedarf ergänzen. Copias belli confirmare. Subsidia belli confirmare. Die Rüstung verstärken. Die Vorräte verstärken. Rationen belli descrivere. Einen Kriegsplan entwerfen. Bellum internecivum, bellum internecivum, suscipere cum aliquo. Sich auf einen Kampf auf Leben und Tod mit jemandem einlassen. Bellum internecivum, suscipere cum aliquo. Bellum inexpiabile, suscipere cum aliquo. Inexpiabile. Sich auf einen Kampf auf Leben und Tod mit jemandem einlassen. Utrisque armis vacare. Armis abstinere. Neutral bleiben.